Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Wir sind ja ein topaktuelles Magazin, das sich gerne mit der Aktualität beschäftigt. Jetzt möchten wir euch ein passendes Interview bieten. Angesichts der Ereignisse in Paris haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, der uns in der Sache hoffentlich Erleuchtung bringen wird. Unseren Botschafter beim Vatikan, Sam Think. Nein. Ich bin Charlie. Ach so, kein Problem. Botschafter Charlie Think, also. Nein. Charlie. Einfach nur Charlie. Wie meinen Sie das? Beziehen Sie sich auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo? Ja, genau. Ich bin Brian. Charlie natürlich. Und Papst Franziskus auch. Ach was, der Papst auch? Aber natürlich. Wieso denn nicht? War es nicht die Kirche, die das Heft abermals verklagt hat? Ja, nein. Das ist doch ein ganz anderer Fall. Weil es diesmal nicht gegen die katholische Kirche geht. Also der Papst hat unmissverständlich klargestellt, dass er gegen jede religiöse Intoleranz ist. Hat er nicht mit körperlicher Gewalt gedroht? Naja, Sie missverstehen das. Er wollte jedem mit der Faust vermöbeln, der seine Mutter beleidigt, einschließlich seines Sekretärs. Zu welchen Mitteln greift er, wenn Maria oder gar Jesus beleidigt werden? Genau wie Politiker und PolitikerInnen aus aller Welt war er in Gedanken bei den Opfern. Obama hat sich ja entschuldigt für sein Fehlen. Was war denn die Ausrede des Papstes? Sie wissen doch, dass der Papst gefährdeter ist als Obama. Diese Demo war auf jeden Fall gemeingefährlich. Zuerst laufen die PolitikerInnen bei der Demo vorne weg, plötzlich verschwinden die normalen BürgerInnen, dann sind sogar alle Frauen weg. Sind Gottes Wege unergründlich? Jedenfalls hat jede Religion, die das Leben respektiert, eine Würde. Na gut, reden wir eben über Satire. Mit wem halten Sie es denn? Mit Oliver Maria Schmidt, der kein Satiriker mehr sein will, weil es mittlerweile zu viele Satirikerinnen gibt? Ja, das klingt nicht so schlecht. Schließlich gibt es zu viele, die sich über die Religion lustig machen. Dadurch wird Religion zum Spiel, aber da gibt es eine Grenze. Fühlt sich die Kirche durch die Satire etwa ausgegrenzt? Oder teilt sie einfach nur zu gern selber aus? Das ist alles sehr witzig. Mit wem halten Sie es denn? Etwa mit Mao? Der sagte ja bekanntlich, wenn wir vom Feind bekämpft werden, dann ist das gut. Denn es ist ein Beweis, dass wir zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen haben. Ich muss zugeben, dass ich überrascht bin, dass der Botschafter beim Vatikan Mao aus dem FF zitieren kann. Aber wer weiß, vermutlich gibt es da noch mehr Gemeinsamkeiten, als beiden Seiten lieb ist. So falsch liegen Sie mit Ihrer Vermutung jedoch nicht. Wir arbeiten eher nach dem Motto, solange dich Leute in die Luft sprengen wollen, bist du auf dem richtigen Weg.